Pronab Matsumda, der Schlangenkönig Mukalinda. In Indien, jedes Tier ist heilig, auch eine Schlange. Und deswegen der Schlangenkönig Mukalinda. An diesem Abend Lust verspürte, einmal rauszukommen aus seiner Höhle. Dort lebt er mit seiner Frau, der Schlangenkönigin, und 7 Kinder. Glücklich, zufrieden und vor allem sehr harmonische Ehe führen die beiden. Der Schlangenkönig Mukalinda mit seiner Frau, ihre Majestät, die Schlangenkönigin. Es war Frühling. Der Schlangenkönig Mukalinda wollte wissen, was die Menschen in der Frühlingszeit tun. Und so huschte er über das Gras, mondbeschiedene Gras, ging gerade zum Springbrunnen und er wäre dort noch länger geblieben, weil aus dem Springbrunnen kamen diese wunderbare Duft von Lotusblüten. Ah, das hat er so gern gehabt. Aber da hörte er Musik. Und die kam aus dem Palast von dem König des Landes. Es war Frühling, wie ich es vorhin gesagt hatte. Die Fenster von diesem Palast waren alle offen. Und in einer großen Halle musizierten sie. Der König, die Königin dieses Landes. Und die schönste Frau in der Gesellschaft war die Prinzessin. Mit ihrem Herrn Gemahl. Und sie hatte 4 Kinder. Und sie war die schönste. Und sie liebte auch Musik. Und so machten sie dort Musik. Schlangenkönig Mukalinda hörte diese Musik. Und er war ganz begeistert, weil Musik liebte er über alles. Einmal wollte ich von der Nähe, wollte ganz von der Nähe diese Musik hören. Und er schlängelte sich über die Marmortreppen in diese Halle hinein. Über 1000 Lampen vergossen das zarte Licht in diese Halle, aber der Boden, der Fußboden war dunkel. Deswegen, als die Schlange hereinkam, kein Mensch hat gesehen. Und die Schlange wusste doch, dass sie ein heiliges Tier ist. Der Kobra-König wusste, dass niemand kann ihn vernichten. Obwohl seine Frau hat ihm gesagt, geh nicht zu den Menschen. Die Menschen haben nur im Gedanken, wie sie uns vernichten können. Sie sind keine Freunde der Natur. Die Schlange kam immer mehr herein und er wollte zu der Prinzessin. Weil sie war nicht nur die Schönste, sondern sie tanzte auch dort so schön. Und alle saßen rundherum, gute Musiker, Freunde, Bekannten. Jeder hat sein Musikinstrument gehabt. Und der König Mukalinda spürte jetzt richtig zu tanzen. Der König Mukalinda befand sich langsam, ganz langsam, aber sicher in einer Ekstase. Die Schlange richtete sich auf und als er seine Kappe richtig entfaltet hatte, da hat die Prinzessin die Schlange gesehen. Sie schrie, Schlange, Schlange, sie will mich beißen, sie will mich beißen. Alle waren still. Sie hörten auf zu musizieren, doch jeder wusste, das Tier steht unter dem Schutz des heiligen Gesetzes. Jedoch der Prinz nahm sein Schwert, wollte die Schlange töten, da rief der König des Landes, halt, mein Sohn, töte die Schlange nicht. Sie ist nämlich ein heiliges Tier, niemand darf den Schlangenkönig töten. Aber die Prinzessin kreischte, Sie schrie immer wieder, nein, die Schlange, nein, die Schlange, bitte hilf mir, bitte hilf mir. Der Prinz liebte doch seine Frau über alles. Er nahm sein Schwert und tötete die Schlange. Die Schlange war tot. Es herrschte eine Stille, weil man ahnte, was jetzt kommen würde. Ein heiliges Tier, ein heiliges Geschöpf Gottes wurde hier getötet. Nutzlos. Die Schlange wollte niemandem wehtun. Da sprach der König, mein Sohn, du hast etwas sehr Unheiles getan und dafür wirst du schwer bestraft. Ich weiß nicht, was das für eine Strafe sein wird, aber du musst jetzt gut aufpassen. Mit diesen Worten sagte der König einem Diener, er soll die Schlange durch das Fenster jetzt rauswerfen. Das wurde auch getan. Jeder ging nach Hause. Jeder ahnte etwas. Der König war sehr unruhig. Immerhin, es ist sein Sohn, der jetzt in Gefahr ist. Er ließ den Sterndeuter kommen. Er sollte sofort alles ausrechnen und davon soll er rausholen, was für eine Strafe auf seinen Sohn wartet. Der Sterndeuter, der war ein alter Mann, der rechnete alle möglichen aus, vom Osten, Westen, Norden, Süden, alle Sterne, Planeten. Aber er kam nicht zum Schluss. Das war ein seltsamer Fall, dass eine Schlange einen Menschen gar nicht getan hätte und doch die Schlange von dem Menschen getötet. Er zog sich zurück, der Sterndeuter, wollte vielleicht warten, bis die Sterne herauskommen und den Sternen wollte er wahrscheinlich fragen, wie die Zukunft des Prinzen ist. Alle gingen nach Hause. Der Prinz war sehr glücklich. Er sagte zu seiner Frau, es ist meine Pflicht, dich zu verteidigen. Du warst in Gefahr. Und das ist mir recht, dass ich die Schlange getötet habe. In dieser Nacht, als die Schlangenkönigin schlafen ging, hat sie gar nicht gemerkt, dass ihr Herr Gemahl noch nicht im Bett war. Sie hat allerhand zu tun. 7 Kinder großzuziehen ist nicht so einfach. Müde kommt sie ins Bett. Doch nächsten Tag früh morgen merkte sie, dass ihr Gatte nicht dabei ist. Und seit einer Ewigkeit ist sie mit diesem Schlangenkönig verheiratet. So etwas hat sie noch nie erlebt, dass ihr Gemahl die ganze Nacht weggeblieben war. Sie hat gewartet, weil sie wusste, wenn der Sonnenstrahl noch stärker wird, dann kommt ihr Mann auf jeden Fall in diese sanfte, kühle Höhle, um sich auszuruhen. Aber er kam nicht. Sie wurde unruhig. Sie wusste, irgendetwas ist geschehen, weil ihr Mann war bei den Menschen. Und die Menschen, die sind unberechenbare Wesen. Sie sagte zu ihren Kindern, Kinder, ich muss raus, ich muss euren Vati suchen. Und hoffe ich, dass ich bis Abend zurück bin. Wenn ich auch nicht zurückkommen kann, pass gut auf euch auf, dann komme ich morgen bestimmt zurück. Die Schlangenkönigin glitt aus dieser Höhle durch das Loch heraus und wie ihr Instinkt sie dahin führte, kam sie direkt dorthin, wo die Leiche ihres Mannes lag, neben dem Springbrunnen. Sie fand den leblosen Körper ihres Mannes und war sie so traurig. Sagte sie zu ihrem Mann, ich hatte dir gesagt, du sollst nicht zu den Menschen gehen. Aber warte, Warte, ihr Menschen, ich werde euch zeigen. Ich werde euch zeigen, wer auch sein mag, ob er eine Krone auf dem Kopf trägt oder nicht. Er wird von mir bestraft. Das sagte die Schlangenkönigin. Dann wartete sie. Da kamen zwei Palastgärtner. Einer sagte zu dem anderen, hast du gehört? Gestern Nacht hat der Prinz den Schlangenkönig getötet. Stell dir mal vor, den Schlangenkönig, das heilige Wesen. Und der andere sagte, um Himmels Willen, wie ist das geschehen? Na, das wissen wir auch nicht. Und dann gingen die beiden Gärtner weg. Die Schlangenkönigin wusste jetzt, wer der Mörder ist. Sie hat gewartet, bis im Palast alle eingeschlafen waren. Dann krog sie in diesen Palast hinein. Sie suchte, wo der Prinz schläft. Es war tief in der Nacht. Dann glitt sie auf dem Bett in dem Zimmer, wo der Prinz schlief, und ringelte sich um den Hals des Prinzen und blieb genau so stehen. Am nächsten Tag frühmorgen, die Prinzessin, die neben dem Prinz lag, wollte ihrem Mann einen Kuss geben, und da hörte sie zischen. Da guckte sie hinauf. Ja, das ist die Schlange. Sie konnte sich kaum bewegen. Mit letzter Kraft kam sie aus dem Bett. Und dann schrie sie, Schlange, Schlange, die Schlange ist wieder da. Der König kam, die Königin kam, alle kamen. Dann sagte der König, hol man die Bogenschütze. Die sollen diese Schlange sofort töten. Sie sind so geschickt, dass sie nur diese Schlange töten können und nicht meinen Sohn. Die Schlange blieb immer noch um den Hals des Prinzen. Da sagte die Schlangenkönigin, halt, eure Majestät. Du darfst nicht etwas töten, was du nicht verantworten kannst. Leben für Leben, Zahn auf Zahn, Auge um Auge. So steht doch in eurem Gesetzbuch. In eurem Land, bei den Menschen, wenn einer den anderen ermordet hat, dann ist es doch eure Strafe. Das Urteil wird ausgesprochen, dass der Mörder auch bestraft wird. Mit dem Tod. Ist es da nicht der Fall? Dein Sohn hat mich zur Witwe gemacht. In dem hat er meinen Mann getötet. Ist es nicht mein Recht, dass ich jetzt den Prinz töte, sodass seine Frau auch Witwe wird? Dann gibt es zwei Witwen. Der König war ratlos. Stimmt, was die Schlangenkönigin sagt. Daraufhin sprach der König, gut, Eure Majestät, Schlangenkönigin, ich stimme mit dir zu. Aber bei uns, bei den Menschen, wenn wir Rat brauchen, dann holen wir den Richter. Der Richterspruch ist maßgebend. Die Schlangenkönigin sagte, selbstverständlich warte ich auf diesen Richterspruch. Da kam jemand und sagte, oben auf dem Berg wohnen Schafhirten. Die können weder schreiben noch lesen. Aber die sind so schlicht und einfach. Sie haben kaum ein Problem da. Und wenn sie ein Problem haben, lösen sie ganz schlicht und einfach, wie sie sind. Eure Majestät, gehe zu den Schafhirten. Sie können einen Weg finden. Die Schlangenkönigin sagte, ich bleibe aber da. Ich gehe nicht aus dem Hals. Ich warte auf den Urteilsspruch. Mit diesen Worten blieb die Schlange dort. Der König sagte, gut, dann gehen wir alle zusammen. Und Eure Majestät, du musst auch mitkommen dann. Du musst nämlich diesen Spruch hören. Und so kamen sie alle auf den Berg. Der König, die Königin, der Prinz. Er hatte in seinem Hals diese Schlange, die Prinzessin. Und viele Ratgeber, weise Leute. Dort angekommen, kamen viele kleinere Schafhirte und einer sprach dieses Urteil, anderer sprach dieses Urteil. Der eine sagte, also, wenn jemand meiner Frau Witwe macht, Dann werde ich ihn sofort töten, sodass seine Frau auch Witwe wird. Da sagte der König, aber das kannst du doch nicht, wenn du tot bist, kannst du nicht den anderen umbringen. Da sagte der junge Schafwirt, ja, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Und so sprachen sie viele sinnlose Sprüche, bis der große alte Weise kam. Er sah die ganze Gesellschaft. Dann sagte er, liebe Freunde, ich habe nur zwei Fragen und die möchte ich von euch beantwortet haben. Die erste Frage richtet sich an die Prinzessin. Prinzessin, Eure Majestät, wie viele Kinder habt ihr? Ganz schüchtern, sagte sie, vier. Vier Kinder haben wir. Und dann fragte der alte Schafhirt, Eure Majestät, Eure Schlangenkönigin, wie viele Kinder habt ihr? Sieben, ganz stolz, sagte die Schlangenkönigin stolz. Der Schafhirt überlegte bei sich und dann sagte er, dann ist es doch recht, wenn die Prinzessin auch drei Kinder mehr bekommen hat, sodass sie auch sieben Kinder hat, dann kann er getötet werden. Weil dann gibt es zwei Witwen und jede Witwe hat sieben Kinder. Alle standen da. Sie konnten dieses Urteil nicht begreifen. Dabei ist es so einfach und schlecht. Die Schlangenkönigin schaute überall einmal hin und dann sagte sie, gut, ich finde es recht, ich finde es vernünftig, dass bei den Menschen so viel Vernunft vorhanden ist, das wusste ich nicht. Ich gehe zu meinen Kindern, aber eine sage ich euch, lasst mich wissen, sobald die Prinzessin noch drei Kinder mehr bekommen hat, dann komme ich hierher und dann töte ich den Prinz. Und dann, wo heute nur ein einzige Witwe gibt, dort gibt es dann zwei Witwen. Sie glitt aus dem Hals und ging zu ihren Kindern. Immerhin fast 36 Stunden, was sie weg waren zu Hause. Sieben Kinder hat sie. Alle kamen nach Hause zurück. Es war Frühling. Der Prinz und die Prinzessin gingen schlafen. Die Fenster waren offen. Der Duft der Lotusblüte kam durch das Fenster. Eine zarte Brise streichelten die beiden Liebenden. Und dann sagte der Prinz seiner Frau, wir haben vier schmücke Kinder. Es kostet viel Zeit, Geduld und Liebe, diese vier Kinder großzuziehen. Wofür wollen wir noch drei Kinder mehr haben? Die Prinzessin überlegte bei sich. Sie umarmte den Prinz und sagte sie, ja, mein großer Schatz, du hast vollkommen recht. So bekam die Prinzessin keine Kinder mehr. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass in Indien heute noch die Schlangenkönigin hin und wieder aus der Höhle rauskommt und sucht die Nachricht, wartet auf die Nachricht, ob die Prinzessin noch drei Kinder mehr bekommen hat. In der Reihe Die Kunst des Erzählens hörten Sie die Geschichte des Schlangenkönigs Mukalinda, vorgetragen von dem indischen Märchenerzähler Pranab Mazumdar.